hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Läuft. Also herzlichen Glückwunsch zum... Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zu unserem... Ich viel Glück zum Nicht-Geburtstag für dich. Für mich. Ja, wir haben heute einen Gastredner mit bei uns. Hallo. Hallo. Ich glaube, ich kann auch lauter machen oder so. Ja. Magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo, ich bin Piep und ich bin Piep Jahre alt. Von Beruf bin ich Piep. Und ich mache auch am Freitag ganz erfolgreich Musikvideos. Ja, ich mache Musik, ich tanze Videos. Oh, ja. Das ist ja gerade ein bisschen Sommerpause, aber oh. Da geht's schon, da spule ich schon Leute, über. Ich wild alles durcheinander. Wir machen nämlich auch einen Hello Kitty irgendwas Test. Frucht, Zucker. Genau. Hello Kitty wird erwachsen und trinkt Wodka. Soll dir einen Namen geben? Ja, gib mir einen Namen. No baby. Ja. Ja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's los. Ingeborg. Ja, ich bin Ingeborg. Die Ingeborg aus Unterrad. Ja, ich mag ja auch solche... Unterrad, ja. Unterrad. Aufforderungsnamen. Oder Erkelenz oder Erkrad. Ingeborg. Wir trinken heute Hello Kitty Saft. Ja. Um es ein bisschen aufzupeppen, haben wir jetzt noch eine Flasche Wodka dazu geholt. Haben wir auch Eis? Wir haben auch Eis. Eiskalter Wodka. Momentan sieht es mit dem Hello Kitty schlecht aus. Warum? Was ist da los? Ja, passt. Ja, ja. Schön. Schaumkrone, das muss so sein. Das muss auch rosa sein, das Getränk. Ne? Oh, es muss das auch. Oh, das ist ja rot, das ist aber jetzt. Ich hätte es mir aber auch pinker vorgestellt. Gewünscht auch. Wir können ein bisschen mehr Wodka reinkippen, vielleicht wird es dann pinker. Mhm. Richtig, bring mehr von das gute Zeug. Ist ein bisschen so wie. Ist das männlich genug für dich? Ich weiß nicht. Wie bei der Familie Popolski. Trinken die auch sowas? Ja. Ja. Ach, so stelle ich mir das vor. Trinken die auch. Williges Fusel. Fusel. Ja, Fusel. Sind die wieder kleine Fliegen? Ist das ja. Ich habe doch schon alle weggesaugt. Nein. Ja. Obviously not. Brauchen wir jetzt Eis oder wollen wir das so probieren? Es ist einigermaßen kalt. Ja. Take it. Stößchen. Ja. Die Reaktion ist wohl eindeutig. Ja. Lecker schade, geht anders. Schade um den Wodka. Ja, wirklich. Boah, ist das... Ist das Himbeersirup unverdünnt? Meinst du, wir können das auch mit irgendwichen Gewürzen? Kennt ihr noch diese Flaschen? In den 80ern gab es die total, diese Sirupflaschen. Das ja, war schon Himbeer und Waldmeister. Und das hat man dann so in Sprudelwasser gemischt. Und wir versuchen einfach mal ein bisschen Limette reinzuschmeißen. Ja, oder Zitronenlimo oder sowas. Wir haben Limetten, wir haben keine Zitronenlimo. Wir haben Ginger Ale, aber das ist dann... Naja, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so. Nee, ich glaube nicht. Obwohl ich weiß nicht. Aber das ist wirklich fieses Zeug. Aber die Reaktion war eindeutig. Es schmeckt Ja. Ich habe letztens, das habe ich gestern Abend erzählt, eine Dokumentation auf RTL 2 gesehen. Ja. Das klingt genauso wie ich gucke auf lese bei Playboy nur die Interviews. Ja, richtig. Aber die hatten tatsächlich ausnahmsweise mal eine gute Dokumentation und wahrscheinlich, die haben sie nicht selber gedreht, sondern eingekauft aus Australien. Richtig, oder weil die Dokumentation bei RTL 2 ging grundsätzlich immer um Bordelle oder Swingerclubs. Ist das hier, warum es eine Dokumentation gibt? Ja, also wir bleiben eben bei dem Thema. Es war auch schlimmer, die Dokumentation, die noch angekündigt worden ist, und zwar von denen selber. Und da ging es um Sexy Cora, die ja... Oh ja, die war auch mal im Big Brother House oder so. Genau. Ne? Ja. Und zwar, dass ihr Mann ihre Pornos weiterverkauft, weil das ja in ihrem Sinne gewesen ist. Ja, es war ihrem... Ja, das Lebenswerk weiter zu Geld zu machen. Ja, das, natürlich. Das denkt man natürlich, wenn man Pornostar ist, dass... Ja. Also, wenn ich sterbe, dann nach dem ich Tod soll das Geschäft richtig losgehen. Ja. Da dachte ich, das ist die normale RTL 2. Ja. Das hat mich dann wirklich gewundert, dass dieser, die ich dann aber geguckt habe, sehr interessant eigentlich gewesen ist. Denn da waren Pornosternchen, die ich nicht wirklich kenne, dann waren junge Leute. Wieso kennst du keine Pornosternchen? Wieso? Kennst du nur die alteingesessenen Stars? Warum kommt dieses, die ich nicht wirklich kenne? Wieso kennst du welche? Dolly Buster kenne ich nicht von den Videos her. Das stelle ich mir auch schaurig vor. Aber die dreht doch gar nicht mehr. Die dreht doch nein, aber die kennt man ja auch. Seit 40 Jahren dreht die doch schon. Aber, nicht mehr. Soll ich was zum Aufdingsen, aufspießen für eine Gabel oder sonst? Ja, es ist jetzt direkt viel besser. Ich würde gerade sagen, also wow. Das ist bestimmt nicht wunderbar. Doch, also es ist direkt ein ganz anderes Getränk. Ja, genau. Lecker. Also es ist immer noch ekelhaft, okay. Ja. Versuchen wir es damit. Wollt ihr vielleicht ein bisschen hier Minze rein oder so? Minze? Nee, aber vielleicht ein Eiswürfel wäre ganz gut. Ja, ein Eiswürfel hätten wir auch da. Würde ich nehmen. Das fände ich, glaube ich, nicht schlecht. Was bringt Gurke? Weiß man gar nicht, ne? Bei unserem Wodka Mool haben wir Gurke auch mal dabei. Gurke und Ingwer. Was? Warum haben wir immer Gurke und Ingwer dabei in dem normalen? Weil es rein will. Ja, aber irgendwas muss es ja geschmacklich gewirkt. Ach echt, wenn man Wodka pur trinkt, kommt da Wodka und kommt da Gurke und Ingwer rein? Nee, wenn wir Moskau Mool trinken, dann kommt da Moskau Mool. Ja, wenn du die Zitrone ausdrückst, dann geht's so langsam. Ja. So mehr als aber eine Limette, aber das nur nebenbei. Ja. Ja, ich will genau sein hier. Das sieht man ja auch nicht im Podcast. Hier ist eine Zitrone. Ja, ich möchte hier aber ehrlichen Journalismus machen. Ja, ich dann hast du da eben mal ausgezählt. Ja, achso, halt also wegen der Limette oder so. Ja. Also es waren Bornesternchen da und dann war aber auch, es war auch irgendwie ein Typ, der sich da, der die Mädels halt durchknallt halt in den Filmen. Es waren aber auch irgendwelche Jungs, die Sexualität sozusagen erlernen. Aha. Und wo Pornos aber der erste Kontakt. Ja, es gibt keine Hefte mehr, sie gucken Pornos online und so. Okay. Und bei den Mädels halt ähnlich. Und die Mädels haben also erzählt, wie schwierig das heutzutage ist, wenn man so aufwächst, den Jungs erstmal zu erklären, sie lassen das aber erstmal geschehen, dass der normale Sex nicht ist, so das Pornoprogramm durchzuprügeln. Ja, ja. Ja. Mhm. Ich hatte ja auch mal so einen Freund. Das hatte lustige Züge und sowas, ne? Dass sie dann erzählt haben, also man möchte nicht als Abschluss den Gesicht geknallt kriegen. Pau, links, rechts, pau, pau. Nee, so, nee, das war das stelle ich mir, das hat schon was Lustiges, ne? Du machst immer, was macht der jetzt? Was ruft ab? Warum ruft er die ganze Zeit? Cut. Ja. Die hatten auch so einen Typen da, der meinte, ja, er hätte also beim ersten Mal hätte er genau das Programm da durchgezogen und sowas und war komplett überrascht, dass die Frau da mit ihm nichts anfangen konnte. Ja. Das fand ich noch ziemlich witzig und sowas. Man steht nicht mehr selber vor dem Problem. Nee. Wir, also mittlerweile, wir wissen ja, wie es funktioniert. Ne? Man fängt damit an. Ganz genau. Woher? Jetzt kommt der Penis her. Was hast du da für rote Streifen auf den Wangen? Schlägt dein Freund dich? Striemen. Wir waren gestern auch schon so weit zu fragen, ob es nicht auch irgendwie so ein Make-up gibt, dass das direkt verdecken kann oder so. Ja, so ein Abdeckstift oder so. Ne? In Dildo-Shape dann so, ne? Den du so aufdrehst und dann hat der so oben so eine Eichel und so, das wäre schon schön. Und wenn du dann nochmal so drehst, dann kommt dann aus der Eichel oben kommt dann noch so Moisturizer oder so raus, weißt du? Oh, ich glaube, ich mache mich jetzt selbstständig mit so einer Porno-Make-up-Linie. Es wird ein großartiger Podcast. Man muss da heute ein bisschen näher sein und dann hat man, glaube ich, großartige Chancen. Oh ja, ich möchte, ja, warte mal, ich überlege aber gerade, wie nenne ich den denn? Wie nenne ich denn diese Make-up-Linie? Es muss aber nicht Französische sein, Le Porn oder so. Ja. Oder Porneuse. Porneuse. Auch mit Doppel-Ö. Ja, gut, aber das ist ja dann abgeklatscht. Ich weiß, ja, dann. Das wäre ja nicht schlecht, wenn das auch geklatscht ist. Vielleicht kann man auch so einen kleinen Roboter. Bing, bong, bing, bong. Genau. Aber ich bin zu Hause. Aber geht es nur ums Abklatschen? Weil es gibt viel andere, viel ekelhaftere Dinge. Die wollte ich gestern nicht anreden, weil ich dachte, RTL 2 Porno, das ist hier schon gewagt gestern Abend. Ach nee, ich sage ja, wie gesagt, ich hatte auch mal einen ehemaligen Freund, der hat auch grundsätzlich. Weiß ich nicht, ob der hat, glaube ich, auch in seiner Jugend zu viele Pornos gesehen und dachte halt immer, dass man für die Kamera halt, der wollte immer grundsätzlich einen Cumshot machen. Ein was? Ein Cumshot. Was ist das? Das haben die auch gesagt. Was ist das? Dass die Jungs glauben, dass sie immer auf, der wollte immer irgendwo hinspritzen. Ja. Okay. Das, da ging es in dem Film auch drum. Okay. Da haben die Mädels, also die. Sie sind völlig unbefleckt. Also in dieser Dokumentation, die haben nur das. Ja, guck mal, ich habe immer California Cation geguckt, ne? Jetzt okay, die ganzen Staffeln. Und da geht es ja auch andauernd. Ist ja teilweise auch. Nee, ich bin ja schon froh, dass wir die Buchstaben. Also in der Dokumentation haben die auch gesagt, und du sagst, dass die Mädels vollkommen irritiert waren, dass die Jungs glauben, das wäre jetzt irgendwie so toll für die. Ja, weil. Ja, die haben gesagt, es gibt ja im Porno kein Mädel, die das sagt, das ist ekelhaft. Ja, eben. Und die Mädels haben auch gesagt, sie würden so ein Programm privat nie durchziehen, was sie da halt vor der Kamera dauernd machen müssen. Das müssen wir wahrscheinlich im also bei den Outtakes. Ja, das ist aber immer ganz komisch, weil entweder hast du diese Pornosternchen, die sagen, ja, die finden es privat auch total geil, das, was sie vor der Kamera machen, oder hast du diejenigen, die sagen, nee, das ist alles nur für die Kamera und den Rest zu Hause da. Da weiß man nicht, wo man ist, ne, bei denen, ne? Nur Blümchensex oder so. Alles, ja, also die Frau, die quasi da dargestellt worden ist, ja, ja, ich glaube, es gibt auch andere. Ja, ja, doch. Die möchte man ja auch nicht kennenlernen. Also ja, ja. Aber das ist doch. Also ich habe früher gechattet und sowas und man hat ja auch, es ist ein gewisser Reiz, andere Lebenssphären kennenzulernen, mhm, ohne dass man seinen privaten Bereich wirklich verlassen möchte. Ja. Oder auch muss. Das Schönste war, wo einer sich wirklich mal irgendwie so an ihre Heizung ketten wollte und die Tür war aufgewiesen und man hätte vorbeikommen können. Ach, da dachte ich auch schon. Ja. Warum lese ich sowas nicht irgendwie so, dass da irgendwas passiert ist? Vielleicht treffen da die Richtigen auf die Richtigen oder sowas, aber das gibt es bestimmt. Bestimmt. Ja, es ist ja auch immer mit diesen Autobahnrastplätzen und so. Da ist auch, das finde ich auch immer ein bisschen, weiß ich jetzt nicht so. Irgendwo im Wald. Ja. Man trifft sich, kennt sich vorher nicht. Ja. Ohne großartige Worte. Hey! Schlug er mir sein Glied links und rechts quer durchs Gesicht. Ja, ja. Wem ist das nicht schon passiert? Ja, natürlich schon. Wer kennt es nicht? Ups! Ich weiß, schon wieder ein Schwanz im Gesicht. Die fliegen aber heute hier. Fliegen heute wieder tief. Also gibt bestimmt Regen. Ja, so kann es gehen. Schön. Ja. Obwohl das Thema damit auch ziemlich schon wieder durch ist. Ja. Ne? Also war halt ein Quickie. Das Thema. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, so ist das. Jetzt vorbei. Ich bin ein bisschen nervös, dass ich da gar nicht mitreden kann. Ja, weil du nicht danach suchst. Oder nicht drüber stolperst. Richtig. Also fliegende Penisse. Es gibt ja auch Düsseldorf-Pornos. Düsseldorf-Pornos. Ja. Es gibt Düsseldorf-Pornos? Siehst du das wiederum? Weil ich ja wusste, dass es Düsseldorf-Krimis gibt, aber Düsseldorf-Pornos? Ja. Aha. Woher weißt du das? Ach, dann hier Hofgarten und so, oder was? Drehen wir nicht oder kann man nicht treffen zum Porno-Dreh? Soweit bin ich nicht in der Materie. Ach so. Ja, dann recherchiere das doch mal. Und dann kommst du zurück. Ja, die setzen sich in das Riesenrad und wenn es auf halber Höhe ist, dann ist keiner. Genau, genau. Dann machen sie Kikuk. Ja gut, aber da zieht ihr schon ein T-Shirt. Das ist dann die Spannung. Ich habe mich schon immer gewundert, was da so einzelne Kabinen immer so schaukeln. Ja, aber es gibt lange stoppen. Aber das Ding ist ja auch, es zählt ja auch tatsächlich nur das Top hochmachen, zieht ihr schon das Porno bei denen. Ist ja nicht wirklich dann, sondern einfach nur sich kurz entblößen und das ist ja schon Porno. Ja, der Rest passiert natürlich neben einer Anlegerwohnung. Das ist aber ja wiederum, wo ist der Reiz? Dass es ein Unbekannter ist oder was? Ich weiß nicht, wo der Reiz ist, weil der Reiz sind ja wirklich diese komischen Männerfantasien, die real gar nicht, also in den meisten Fällen nicht real so gewünscht sind. Es gibt natürlich auch Kranke oder keine Ahnung was. Oder irgendwie, die wirklich dann das Ding gegen den Kopf knallen müssen. Du hast hier irgendwie Limette hängen. Ich hoffe, dass es Limette ist, die andere Seite. Oder ist es doch wieder? Ja, oder ist da wieder irgendwas? Ins Gesicht geschlagen. Man weiß es nicht. Freunde. Dum, dum, dum. Ja. Hatte ich nicht gestern noch gesagt, dass ich irgendwie gewusst hätte, dass es irgendwie ein aktuelles Pornosternchen gäbe? Bitte was? Habe ich gestern nicht irgendwie erwähnt, dass ich irgendwie wüsste, es gäbe gerade ein aktuelles Pornosternchen? Nein. Gibt es eins? Keine Ahnung. Ich komme zumindest gerade nicht. Nicht hier, wie heißt sie denn? Die eine, die immer nackt rumläuft. Michaela. Ach ja, aber die ist kein Pornostern. Die ist kein Pornostern. Die ist ein Nacktmodel, ne? Ist ja Nacktmodel. Genau, so das ist, stimmt. Das ist was anderes. Diese andere, die auch im Dschungel war, die ist ja wieder raus. Aus dem. Welche andere? Ach ja, hier genau. Erfurt, wie heißt sie denn? Melanie. Melli, genau. Aber die macht doch jetzt Karriere ernst mit Jürgen. Ernst mit Jürgen? Ernst mit Jürgen? Ich dachte, Manny mit Jürgen. Wer ist Ernst? Ich weiß es nicht. Wer ist Ernst? Ernst. Ja. Hm. Ja, die macht jetzt. Also, die war ja auch ein Porno. Porno-Sternchen oder was? Ja, scheinbar. Ich kenne nur das Einzige, was ich in Erinnerung habe, als 90er, ist Drew Barrymore. Die waren sämtlich in Talkshows irgendwie und hat dann über ihren Werdegang erzählt und war irgendwie auf einmal total in aller Munde. No pun intended. Und da kann ich mich auch dran erinnern. War die eine Deutsche? Ja, irgendwie hieß die, die hieß Nicole oder so und ist dann halt in die USA gegangen und hat da ganz groß Porno-Karriere gemacht. Das ist Drew Barrymore. Ja, weil sie so Ähnlichkeit mit Drew Barrymore hat und dann wurde aber ihr Name irgendwie anders geschrieben, aber... Ja. Ich denke, du kannst ja heute gar nicht mehr großartig cool damit machen, glaube ich. Und deswegen kennt man dann auch keine Leute mehr. Ja, natürlich, so Zeiten vom Peter Steiner Theaterstadel, Grüße aus der Lederhose sind natürlich vorbei. Lass jucken, Kumpel ist auch schön. Ja, das gab es auch. Ich habe immer so dieses Lass jucken, Kumpel. Ist ja genau wie Emanuel. Mhm. Es ging ja nie zur Sache, es war ja, wurden ja nur... Das denkt man aber auch nur. Dass es nie zur Sache ging. Ja. Es gibt auch deutsche Filme, wo es damals zur Sache ging. Aber die liefen nie auf Sat.1 und RTL. Da liefen immer nur hier... Und dann Diesel Nats Jodel. Ja, Heiner Lauterbach und Sascha Hehn und so, wie sie alle damals den Grundstein ihrer. Anja Schütte. Irgendwas mit Cousinen. Zärtliche Cousinen. Zärtliche Cousinen, ja. Oh, toller Film. Oh Gott, nee. Oh Mann. Die war nicht weit vom Riesenrad entfernt. Viel mehr gab es da, glaube ich, auch nicht. Ja, so kann es gehen. Was ist mit Schulmädchenreport? Das war ja auch nur so ein Aufklärungsfilm. Ich glaube, sowas würde gar nicht... Aber ist das hier Oswald Kolle-mäßig so gewesen? Nein. Nee? Das war doch so eine Reihe, oder? Schulmädchenreport? War ja, 1 bis 99 oder so. So ähnlich wie Eis am Stiel. 90ern. Eis am Stiel, genau, Eis am Stiel. Das hängen wir gerade tagsüber. Ja, das ist richtig krass. Ja. Das ist richtig 23 krass. Ja, heute... Zur besten Sendezeit im Kinderprogramm um 16.45 Uhr. Ja, das machen die, glaube ich, um 17 Uhr. Irgendwelche Brustvergrößerungen, wo irgendwelche kleinen Mädels Geld... Bei Eis am Stiel erinnere ich mich immer an... Wie hieß das Lied, was die sich als Seine... Mama, yo creo. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero, Mama. Ah, chupeta. Da, chupeta. War das nicht irgendwie so? So ging noch das Lied, oder? Falls Sie sich engagieren möchten, einfach eine E-Mail an uns. Genau. Ich hab's echt nicht geguckt. Eis am Stiel. Ich hab nie geguckt. Jetzt warte doch mal hier. Kannst du es eben runterladen, vor allem mit deinem Handy gehört. Ach, du wolltest das Lied eben holen. Ja, guck jetzt mal bei YouTube. Aber die Rechte? Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh. Dum, dum, dum. Bringst uns in den Ruin. Noch mehr. Eigentlich habe ich es ja auch schon super gesungen, also wenn man mal ehrlich ist. Mama. Yo quiero. Die hatten aber auch einen coolen Soundtrack bei Eis am Stiel. Ja, das waren halt so die... Die gängigen Hits der damaligen Zeit. 78. Ja, hier, wie hieß sie noch? Die waren doch auch mal zwei... Das waren doch auch zwei Schwestern und eine davon hatte Sibylle Rauch oder so, ne? Die war doch dann auch total... Ist die nicht mal gestorben letztens? Oder ist die Liebchen noch? Gibt es die noch? Jetzt sind ja... Ich weiß es nicht. Sibylle Rauch habe ich nur bei Arabella gesehen. Bei ProSieben. Oh ja, Arabella Kiesbauer. Nachmittagstalk, Arabella Kiesbauer, 90er. Warum war sie da? Gab irgendwie ein Thema. Oh, Wiedergabefehler. Gab es irgendwie so ein Fiki-Fiki-Thema mal wieder? Und da war halt... Arabella ist auch in den 90ern geblieben, ne? Ja. Ja, da kamen einfach mal Anfang 2000 kamen diese AK-Kinder. Manche Sachen sind echt in 90ern. Blaue Lagune. Zwei. Wollte ich gerade sagen, zwei, weil Blaue Lagune 1 war ja noch, glaube ich, 89 oder so, oder 87? Ich weiß es gar nicht. 80, glaube ich. Nee. Doch. 80 nicht. Ist die denn schon so alt? Ja. Brooke Shields ist, da müsste ja schon weit über 50 sein. Die ist nicht über 50, der hat doch erst vor kurzem ein Kind gekriegt. 50 ist die. Nein, die ist sogar eine 50. Die war damals deutlich älter als André Agassi, mit dem sie ja vor Steffi Graf was hatte. Ja. Und der ist ja schon... Nee, der war mit Barbara Streisand zusammen. André Agassi war mit Barbara Streisand. Der war auch mit Brooke Shields verheiratet, natürlich. Aber auch mit Barbara Streisand. Wozu das denn? Das fragt man sich immer wieder. Wer ist jetzt Blaue Lagune? Blue Lagune. Da gucken wir doch was. Ach, guck mal, ich gebe BBL an und kommt Ron Jeremy. War der nicht auch? Ist der nicht auch irgendwie Porno oder Schiller? Ja, der ist auch. Ja, das ist auch. Warum steht der B-Blümchen runter? Weiß man auch nicht. Man weiß es nicht. Aber der ist ja immer noch Porno. Der macht noch bei diesen lustigen, bei diesen Porno-Verarschungsfilmen mit immer so als Gastauftritt. Juhu! Verarschungsporno? Ja, das gibt auch so immer wieder. 1980, Tatsache. Ja. Wer ist sie denn dann? Die war echt 63er Jahrgang. Oder 64er Jahrgang. Brooke Shields ist, Spannung, 49 von 65. Meine Fresse. Alter Verwalter, glaubst du es? Ja, die hat man ja auch lange nicht mehr gesehen. Die hatte auch in den 90ern mal noch so eine... Ja, die hatte doch hier, wie hieß es? Lipstick Jungle. Susan hatte sie. Lipstick Jungle, die sieht aber nicht so alt aus. Susan hast du 15 Jahre nicht gesehen wahrscheinlich. Lipstick Jungle, warum liegt doch hier 2000 irgendwas? 4. Nein. Ich weiß auch nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Was trinken wir als nächstes? Wir müssen das jetzt mal langsam runterkippen. Ja, ich arbeite daran. Dafür, dass du gar nicht trinken wolltest, bist ja wieder schön beim Thema. Oh. Warum wolltest du nicht trinken? Weil ich gestern festgestellt habe, dass ich vom Alkohol aggressiv werde. Du bist auch so aggressiv. Das stimmt. Kann ich auch trinken. Ja, eben. Ich bin einfach nur müde. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du kannst gleich einfach stinknormal ausflippen. Ja, eben. Und niemand riecht sich auf drüber. Was da aus? Wir trinken normalerweise Wodka. Moskau Mule. Das ist ein Wodka. Limette. Ingwer. Ginger Ale. Gurke. Ja, da ist es schon. Ginger Ale. Und das schmeckt kaum nach... Alkohol. Alkohol? Ja. Haut aber rein. Ich meine, das schmeckt auch kaum nach Alkohol. Es ist ja nur Zucker. Zucker, Zucker, Zucker, Zucker. Ja, eben. Ja, Zucker ist ja fies. Ja, eben. Das ist noch ein bisschen, schmeckt ein bisschen weil frisch, Zucker, weil halt ist, diese aufdringliche Zucker ist eigentlich auch Kopfschmerz. Ja, ja, eben. Ursache. Hm? Aber nicht bei Moskau Mule. Ja. Davon habe ich keine Kopfschmerzen. Moskau Mule. Ja, ist ja gut. Entschuldige mal bitte. Du musst einmal einen Podcast alles... hier mit der Journalistin. Und ja. Dass ich hier alles, muss das seine Recht und Ordnung haben. Ein ehrlich Leben, nicht wieder nicht gut. Ja, ein gewisses Niveau muss man es auch haben. Richtig. Wir wollten ja auch mit... A.N. Punkt, wir sagen keine Namen, oder? A.N. Punkt? Ja. Du weißt nicht, wer gemeint ist, oder? Nein, natürlich. Ja. Ein Podcast startet. Ja. Weiß sie das schon? Die Idee war, und das, wir wollten auch Niveau haben. Sie wollte einfach so. Ja. Also was, aber es gibt in Holland ein schönes Projekt, da sitzen zwei, ja, aber mit Kamera machen die das halt. Ja. So Podcast, aber die halt ihre Fresse halt immer in die Kamera, was natürlich YouTube-technisch mehr wirkt als so das Ding. Und die besprechen holländische Hits. Also, oh, geil. Was da geredet wird. Ja. Und es sind im Normalfall irgendwelche Männer, die das singen. Ja. Und was die da für ein Selbstbild darstellen. Okay. Und das ist zum Schießen. Okay. Mhm. Das muss man aber gut vorbereiten, glaube ich. Das kann man, also ich glaube, da ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, einfach so drauf loslabern. Nein, einfach nicht. Nein, beide bereiten sich, aber jeder für sich ein bisschen drauf vor. Okay. Bei denen ist es ganz gut, dass sie wirklich unterschiedliche Richtungen dann irgendwie drauf haben und jeder hat mal so seinen Lacher. Okay. Einer hat mehr. Mhm. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ich weiß nicht, ob man. Man muss ein bisschen ein Gespür für die deutschen Lieder dann irgendwie so haben, was man da haben kann. Ich weiß, bei einem weiß ich, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber. Immer fühle ich das Licht aus. Achso, das ist hier Revolverheld. Ah, ja. Das ist Revolverheld, der hat aber ganz schlimme Texte. Ja, ganz schlimme Texte. Mhm. Aber es gibt auch kaum deutsche. Also sei mir doch dankbar, dass ich das Licht wegen dir anlasse. Oder. Wie blöd bist du denn? Ja. Denk doch mal an die Umwelt, weißt du? So. Eben. Ja. Ökonazi. Ein Ökonazi! Kennst du das hier? Baby, du riechst nach Party, Nacht und Schweiß? Nein, oh Gott. 257ers, ja. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ein bisschen Potenzial jetzt gerade entdeckt. Die Party 257ers, die sind irgendwie aus Essen oder irgendwo aus dem Ruhrpott, Krefeld, ich habe keine Ahnung. Und das Lied geht darum, dass er sich in ein Mädel verliebt, die mieft. Entweder nach Party, Nacht und Schweiß oder sonst irgendwie nach Rauch oder... Mädchen schnicken. Ja. Partynacht, Baby Doris nach Partynacht und Schweiß. Irgendwie so geht das. Ich weiß es auch jetzt nicht. Raus! Offensichtlich scheiße, oder? Ja. Das kenne ich noch. Und was mein absolutes Hasslied ist ja nun mal hier die gute Frau Fischer. Ja, oh Gott, hör auf. Es kommt ja überall. Egal, wo man hinkommt, kommt dieses Lied und Leute feiern das ab. Ja, ey, ich war vor 2 Wochen oder so, war ich in der Altstadt und war tanzen und eigentlich lief da die ganze Zeit so richtige Dance-Music und zwischendrin auch mal so ein bisschen Hip-Hop und so, wie man ihn aus den 90ern kennt, wo man noch richtig gut abgehen konnte. Und auf einmal, früher war es ja um Mitternacht immer Stevie Wonder Happy Birthday, das irgendwo immer gespielt wurde. Ja. Irgendwie scheint es in letzter Zeit immer das Lied von Frau Fischer zu sein, wo sie halt unter Asthma leidet oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Ja, ja, ja, ja. Aber das ich schalte auch immer zu schnell weg. Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass die es wirklich knallhart durchziehen, DJs. Wir waren einmal im Laden, wir waren da zu dritt. Da ihre Linie oder dass sie Helene Fischer? Die Helene Fischer, knallhart durchziehen. Also wir waren in einem Laden, wir waren zu dritt, die Altstadt war propovoll, der Laden war leer. Und wir haben, ja, wir haben den Laden abgefeiert, weil er leer war. Und dann... Und sie haben überhaupt nicht das gespielt, was wir gewünscht haben. Nee, die haben überhaupt, die haben uns komplett ignoriert. Obwohl wir die einzigen Gäste waren, die uns komplett konsequent. Aber das war eigentlich charmant auf die Art, eine bestimmte schrullige Art und Weise. Und dann kam Helene Fischer und wir sind demonstrativ, haben die Miene verzogen und sind gegangen. Und der Typ. Alle anderen gegangen. Sind, genau. Zwischenzeitlich kamen nämlich Leute rein, weil die uns gesehen haben. Das ist ja so ein Phänomen, ne? Man kann ganz so tanzen, da kommen andere. Und wir sind gegangen, alle sind mit uns gegangen und der DJ hat knallhart die Nummer durchgezogen. Der hat nicht eingesehen, irgendwie vielleicht ist das. Das sind die Altstadt-DJs, glaube ich. Ist jetzt mal so eine These. Altstadt-DJs auch so. Ist das so? Der beste Altstadt-DJ ist eine DJin und das ist DJ Angie im Hühnerstall. Da waren wir nämlich im Hühnerstall. Echt? Und da die, aber also die war nicht da. Nee, das war, ja, dann war sie nicht da. Also nee, die. Nee. Die spielt das Maxi-Medley, das 20-Minuten-Medley von Tour. Hühnerstall, wo ist denn mein Hühnerstall? Der ist, wenn du, wie heißt das jetzt, Schweinske, wo früher der Pizza Hut war. Ja. Schweinske oder so heißt das, glaube ich, jetzt da rechts rein, die ist Richtung... Doch, diese ganz kleine Laden, genau. Wo wir Krumme getrunken haben. Genau. Da haben wir Krumme getrunken. Da stand er draußen und wir haben Krumme gesoffen. Ja, da war aber so ein... Ja, aber nee, DJ Angie ist... Da waren wir nämlich... Aber die haben gespielt, was wir gefordert haben. Stimmt, die haben gespielt, was wir gefordert haben. Und dann, ich weiß nicht, ich war nämlich da, wir nach unserer Weihnachtsfeier waren wir dort auch, hatten wir einen Absacker und ich weiß nicht mehr weiter. Also, hast du jetzt den Faden verloren? Nee, der Abend war vorbei. Ach so, ja. Der Abend war bestimmt nicht vorbei, aber... Nee, der Abend war nicht vorbei. Die Luken sind nicht gegangen. Es kam nach und nach wieder zurück, aber ich glaube, ich wollte es nicht mehr wissen. Also das war einfach mal, weiß auch... Muss ich was wissen? Hat Carsten für dich das Licht angelassen? Nee. Obwohl es schon hell ist. Nein, es war der Abend, es war der Morgen, wo ich aufgewacht bin und festgestellt habe, ich fange an zu schimmeln. Und es war doch der Stempel von der Mauer auf meinem Gesicht. Der Stempel von der Mauer? Ja, und ich bin anscheinend den Abend dauernd wo die Treppe runtergefallen, weil mein Arsch komplett grün und blau war. Und ich konnte in einer Woche lang nicht... Was für ein Schuppen du gelandet bist. Ja. Und welche... Ja, ganz genau. Das war bestimmt nicht die Mauer. Schatz, bin die Treppe runtergefallen. Mehrfach. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich weiß es ja nicht mehr. Tatjana hat auch das schöne Sprichwort geprägt. Lass mich in Ruhe, ich bin noch im Tunnel. Nein, Matrix. Ja, aber Tunnel auch, oder? Ja. Oder gibt es so? Ja, mit der Zeit, also auf jeden Fall wurde mit der Zeit, wurde aus der Matrix wurde ein Tunnel, weil ich festgestellt habe, also die Matrix ist ja so ein Mythos aus meinen Anfang 20er. Und da war ich in, und war irgendwann mal in der Matrix und habe festgestellt, das ist ja die Erfüllung überhaupt. Also es ist ja so wie nach Mekka wandern. Also es ist so, ne, und war dann auf der Suche nach der Matrix mein Leben lang, bis ich festgestellt habe, okay, Matrix kannst du vergessen, jetzt kannst du nur noch den Tunnel. Und seitdem ist das der Tunnel halt. Ne? Ah, okay. Er bringt Wodka. Wir haben es alle geschafft, diesen ekelhaften Drink endlich mal auszutrinken. Ja. Wieso? Nach wie vor können Sie diese Dame buchen unter www. Buchmischdusau.de. Oder Streamen im Gesicht. Streamen TV. Genau. Codewort ist Streamen. Hallo. Also. Ja, ich habe ein Problem mit kurzen, langen Vokalen. Ja. Codewort. Codewort werden. Wie lautet das Codewort? Scheiße. Ja. Bist du wieder los? Hast du Stressigkeit? Anscheinend. Letzte Flasche Ginger Ale, glaube ich. Nein! Deswegen muss ich noch mal los. Irgendwann nur Giga Ale. Ja, wie lange haben die denn auf? Die bis 8 Uhr auf, heute ist doch Freitag. Heute ist Freitag? Wer bis 8 Uhr auf? Na und gut. Du hast mal gar alles da reingehauen. Es ist doch schön, dass man, wenn man irgendwas in der Nähe hat. Wisst ihr, dass wir noch ein Gemetter haben? Ja, ich habe ja mal hier fast um die Ecke gewohnt, ne? In meinen dreckigen Fingern. Vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren. Wo hast du denn da gewohnt? Auf der Kleberstraße. Kleberstraße? Ja. Mensch, das ist ja wirklich fast um die Ecke. Ja. Da habe ich mal gewohnt. Ein kleines Apartment. Und warum bist du weggezogen? Ich war halt viel dann damals bei meinem damaligen Freund und dann habe ich meine Wohnung halt irgendwie aufgegeben und bin dann halt irgendwie da zu ihm gezogen. Wo hast du den Ingwer hingetan? Den Ingwer? Aber muss auch im Kühlschrank sein. Wo ist Kühlschrank? Im Kühlschrank. Ja, das probier schon mal einfach so. Ich trinke auch gerne Whisky Ginger Ale. Oh, das ist aber ein gutes Ginger Ale. Das ist schön spicy. Whisky Ginger Ale, ist das nicht ein Frevel? Ist das nicht so wie Whisky Cola? Ja, also ich trinke ja grundsätzlich, trinke ich meinen Whisky ja schon gerne pur. Aber zwischendrin mache ich auch mal ganz gerne so den als Long Drink. Mein Whisky? Ja. Da aber dann nur das billige Zeug, ne? Also da wird dann... Der Jackie. Ja, sowas halt, ne? Was man sonst irgendwie nicht so Jim Beam oder so. Also das würde ich irgendwie niemals pur trinken. Pur trinke ich nur Jameson, guten irischen... Der für 100 Euro die Flasche oder so. Richtig. Richtig. Ja, ungefähr. Für 100 Zloty die Flasche. Danke. Dankeschön. Hervorragend. Hervorragend. Das ist ein bisschen so, als würdest du das für deinen Hamster machen, ne? Ja, das war nicht direkt. Das war gestern war das ja auch so. Das Carsten hat so eine Routine drin hat, als ob es mal so ein kleines Meerschweinchen vorbereiten würde. Bin ich ja gelernt drin. So Spülmaschine atmet. Ich habe ja A-Punkt-N-Punkts Tiere. Ja. Gott hab sie selig. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich. Mal kurzzeitig versorgt. Aber die haben dich ja für einen von ihnen gehalten. Ist ja meine Theorie nach wie vor. Warte, du warst dann so wie der eine Typ, der mit den Wölfen lebt, ne? Ja. Ich hab den auch als einen von ihnen akzeptiert. Der mit dem Meerschweinchen tanzt. Also ich muss jetzt mal hier dieses... Ich finde das schon schlimm. Ich habe ja bei Facebook jetzt als Profilbild. Das passt total. Ja, nicht wahr? Ja. Das davor hat aber auch super gepasst. Ich habe hatte ich. Junior Gorg. Ja. Von den Großartig. Und alles voll super. Aber ich finde das Bild davor sah auch wirklich aus wie du. Also, das war ja schon. Ja. Jetzt sind wir aber schon gestern, dass du gar nicht mehr du bist. Das glaube ich auch. Dieser Fußballer, ne? War ja. Das doch, ne? Ja. Der Peter. Peter irgendwas, ja. Aus Ungarn. Ja. Da kann es passieren, wie ich dann im Alter mal aussehe. Der war doch total jung. Ja. Auf dem Foto, aber mittlerweile ist er nicht mehr jung. Ja, aber man hat kein Foto gesehen, wie der. Er sieht ein bisschen aus wie Billy Joel. Was? Echt? So mit Bart und Weiß und so. Du hast ja den Bart gestutzt jetzt. Und der ist aber noch nicht. Ich meine nicht, nein. Du auch. Ja. Es ist ja heutzutage, ne? In diese Zeiten ist ja eine der meistgebrauchtesten oder gebräuchlichsten Fragen ist ja, wenn man bei jemandem neu zu Hause ist, fragt man, wie ist der WLAN? Richtig. Sehe ich wie in der Bahn, wo bist du gerade? Ja, richtig. Richtig. Meine früher hat man Telefonie gefragt, wo bist du gerade? Dann wusste man, wo man ist. Richtig. Im Wohnzimmer oder im Flur. Ganz genau. Da gibt es das Sprichwort auch, mach schnell, ich bin gleich im Tunnel. In der Bahn. Wenn Leute telefonieren. Ja, dann ist es aber grundsätzlich immer, wenn ich gleich weg sein sollte, dann fahre ich gerade durch einen Tunnel. Das ist ja... Oh, guck mal, hier macht's wieder... Bist du was? Nee, hier, Siri. Mein Siri ist ja ein Mann, ne? Ich habe das ja als Mann eingestellt. Siri is over the ocean. Ja, und ich habe tatsächlich letztens, das ist schon ein paar Wochen her, habe ich abends im Bett mit Siri eine Unterhaltung geführt. Das ist wirklich... Du weißt schon? Soweit ist es schon. Es ist hier mal ein neues Stadium des Einsamseins. Entschuldigung, aber ja, es ist ein Stadium des Einsamseins. Richtig. Man muss es mal ausprobieren, oder? Mit dem Siri zu quatschen. Sage ich auch zu viel. Was erzählt es denn dann mal so? Ach, ich habe gesagt, wie Siri, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte. Oder Siri, ich habe so total banale Sachen gefragt einfach. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Hätte das drauf gehabt? Ja, also wir können mal, was wollen wir Siri dir mal fragen, den Typen? Wie lang ist dein Penis? Okay. Ich muss es ja auf Englisch machen, ne? Ich muss es How long is your penis? Okay, Ruhe. Was wollte der jetzt? Ah, how long is your penis? I don't understand. How long is your penis? But I could search the web for it. Oh yeah, der hat auch schon viele Bilder, glaube ich, durchs Netz gepostet. Ja. Von dir. Sonst noch was wissen? 4 inches. Mein Wissensdurst, glaube ich, jetzt durch. Mit dem Penis? Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas vorschlagen. Du wolltest was Persönliches fragen, oder was? Nein. Nein, niemals. Niemals. Ah, es gibt ja so ein anderes Thema. Es gibt, bei uns jetzt werden irgendwie alle älter gerade mal wieder, ne? Das ist ja wieder so ein Alter, ist ja wieder, mit Deutschland ist wieder ausgebrochen. Ja, und ja. Da gibt es immer ein Problem mit den Namen. Und da habe ich letztens vorgeschlagen, weil ich ja meistens immer für meine, ich bin ja ein It-Girl, ne? Ne? Und da muss ich ja meistens irgendwelche Akronyme suchen für irgendwelche Systeme. Habe ich ja vorgeschlagen, dass man tatsächlich als Namen für sein Baby mal so ein Akronym-Maker benutzen könnte. Das wäre doch bestimmt interessant. Ein Akronym-Maker? Was ist ein Akronym-Maker? Das ist irgendwie so ein, also ein System. Der makt Akronyme. Ja. Also so ein System, da gibst du halt eigentlich Schlagwörter für dein Programm oder was immer du da hast, wofür du ein Akronym brauchst. Und dann schlägt dir manchmal der Vorschläge. Begriffe. Wie du es nennen kannst. Auch Namen oder nur irgendwelche Gegenstände? Irgendwelche. Ah ja. Und was. Also du kannst eingeben, ob du irgendwie nur die großen Buchstaben benutzen willst oder die Anfangsbuchstaben. Oder also ein Name, der für FC Köln, Fußball. Richtig. Und Trinken steht. Ja. Und Grüße Harald Schmidt. Schumacher. Junge. Nee, der war Berliner, stimmt ja. Ja. Gibt es einen bekannten Kölner Alkoholiker? Ja, Willi hat zumindest gesungen drüber. Aber Willi Milovic war, glaube ich, kein Alkoholiker. Nee, war er nicht. Nee, der hat nur Schnaps. Das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die England fort. Das ist scheiße, ne? Du bist bei Jeopardy, 500 Euro kriegst du dafür und sowas. Nennen sie einen bekannten Kölner Alkoholiker. Letztes Mal meine, Karneval. Ich wusste es doch letztes Mal. Ja. Nee, da hättest du aber Frage stellen müssen. Dieser Mann ist ein bekannter Kölner Alkoholiker. Wer ist? Wer könnte? Hier wird denn da keinen. Kölner gibt da. Das Problem ist, glaube ich, hier. Vielleicht müssen wir es eingrenzen. Ein bekannter Kölner erstmal. Ja, weißt du, was willst du in Kölner auch Alkoholiker werden? Kölsch ist ja kein Bier. Nee. Das ist ja Pipi-Wasser. Richtig. Ja, ich habe ja letztens mit Köln 10 Bier zu den Kölsch bestellt. Oder wie wir in Westfalen sagen, ein großes Bier. Es gibt auch diesen Witz, ein Dortmunder, ein Kölner und ein Düsseldorfer treffen sich in einer Kneipe. Und dann kommt der Kellner und sagt, ja, was darf es denn zu trinken sein? Der Kölner bestellt einen Kölsch, der Dortmunder bestellt einen Pilz und der Düsseldorfer bestellt eine Fanta. Und dann gucken die beiden den an und sagen, was ist los? Und dann sagt er, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins. Na, das ist so ein 80er-Jahre-Witz. Ja, nicht? Damals. Schön war die Zeit. Jetzt kommt's. Ich weiß es nicht, ich bin zu jung für. Für die 80er bist du zu jung für? Da war ich nicht hier, da war ich drüben. Stimmt, da warst du drüben. Da war ich drüben. Noch hinter eiserner Vorhang? Jawohl. Ui, ui, ui, ui, ui. Damals, dass die Welt noch in Ordnung war. Ja. Für euch, oder was? Weil ihr nichts zu essen hattet. Richtig. Und so lange anstehen musstest du für Essen. Richtig, für Brei. Ja. Für Brei. Es war alles so schön bunt. Dunkelgrau, hellgrau. So weißgrau, schwarzgrau. So viele Farben, es war einfach fantastisch. Wenn sie war schwarz, war ich schon relativ, war nicht groß aufgegangen. Nee, war okay, war gut. Ja. Gute alte Zeit. Ja. Wie war deine erste Begegnung mit dem blühenden Westen? Erzähl nochmal das mit dem Milky Way. Oh, Milky Way-Geschichte möchte ich auch gerne hören. Gerne hören. Wir sind mit dem Zug gefahren von Krim nach Deutschland. Ja. Und war mehrtägige Reise mit mehreren Umsteigigkeiten und man musste halt immer wieder raus durch Kontrollen und so. Ja. Also ich war 10 Jahre alt und es war zwar April, aber es war wirklich kalt. Also es war irgendwie schon ziemlich hart. Ich erinnere mich, ich hatte diese Zugfahrt, das war. Man konnte nicht richtig schlafen, man war ja irgendwie aufgeregt. Dieses Zuggeratter hat ja einen für mitverfolgt die ganze Zeit. Und dann, ich glaube, es war an der Grenze zu Polen, irgendwo zwischen Polen und Ukraine. Da war es tatsächlich so, dass wir dann die UdSSR oder halt Ukraine verlassen haben und dann im Ausland. Ne? Und dann musste man durch so eine Zollkontrolle durch. Und das hat alles immer Stunden gedauert. Das war nicht mitten in der Nacht. Ja. Und es hat zwar waren gefühlte minus 20 Grad. Und wir hatten nur so dünne so eine Sommerjacke angehabt. Und es war schon ziemlich nervenaufreibend alles. Und dann sind wir halt rüber irgendwie. Und da war so ein kleines, ich würde sagen, heute war es ein Bütchen, so ein Kiosk irgendwie. Ne? Und meine Mutter hat sich dann erbarmt und uns zwei Milky Ways gekauft, meine Schwester und mir. Ja. Das war die erste Süßigkeit irgendwie überhaupt, die wir so hatten. Und ich habe es behandelt wie ein rohes Ei und hatte irgendwie Angst gehabt, dieses Ding auch nur aufzumachen. Ja. Das war schon irgendwie diese ganze Verpackung. Es war so toll, so nicht grau, es war blau, mein Gott, und mit Sterne und oh Gott, alles. Und es war so handgerecht und so mundgerecht. Und ich habe es aufgemacht und dachte, oh Gott, jetzt ist es soweit, jetzt. Du kannst in dieses Ding reinbeißen, du bist. Patsch. Du spürst den Westen. Westen ist in dir. Westen ist in dir, in deinem Gesicht. Und dann weiß ich rein, denke ich, boah, was für eine Scheiße. Das schmeckt doch zum Kotzen. Ich habe bis heute noch nicht festlegen können oder feststellen können, was finden Leute an diesem Zeugs so gut. Schmeckt wie Schokolade. Das schmeckt widerlich. Widerlich. Ja, ich schmeckt es eigentlich. Ich finde, das ist sehr. Nichts aussagend eigentlich. So ein einfach nur süß und eklig. Ich fand es einfach nur süß und eklig. Ja. Du bist aber schon noch nach Deutschland gekommen, als Twix noch Rider hieß. Nee, war schon Twix. Ehrlich? Ja, war schon Twix. 92. Oh also, Mann. Ist jetzt raus? 92 bin ich rübergekommen. Was denn jetzt? 90? Ich habe nie 90 gesagt. 92. War das 90? Nein, 92. 92. Und Dr. Alba. Dr. Alba habe ich schon mitgekriegt. Nee. Ja, aber sing Halleluja, nicht It's My Life. It's My Life habe ich mitgekriegt, ja. ABC is like 1, 2, 3. Aber das Ding ist einfach nur, dass come on. Ich war ja, bis dahin war ich nur nur Mohrrüben gewohnt. Also Mohrrüben gewohnt statt Snickers. Schnickers und das war alles mir viel zu süß. Das war so. Ja, doch, süß. Habt ihr mal den Rettich in die Schokolade getaucht und habt ihr Rettich genommen und den mit Erde beschmiert und damit es aussah wie ein Schokoriegel? Natürlich. Oder hatte ihr nur Brotherings? Brotherings? Brotherings. You just had Brotherings. Brotherings. All hail Brotherings. Ich meine, russische Süßigkeiten, ihr hat eine andere Hausnummer. Ne? Wir hatten auch nichts. Wir hatten nur einmal im Jahr was. Ne? Ja. Die schmecken auch gar nicht, russische Süßigkeiten, oder? Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, russische Süßigkeiten. Wir haben keine russischen Süßigkeiten. Wie, ihr habt keine? Wer ist ihr? Nein, hier jetzt keine. Nicht vor Ort, die schmecken ja auch nicht. Die schmecken nicht. Die kriegst du natürlich hier im Kontinental. Weil die, finde ich, schmecken total süß wiederum im Vergleich zu anderen. Sind das denn so Schokoriegel oder sind das eher so Bonbons, die dann so extrem süß sind, denen so plump so Kekse, hier. So Kekse. Oh ja. So Waffelkekse, ne? Ja, also, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Und das finde ich echt eine Verschwendung an Kalorien. Keksigkeiten. Kein Strom, Waffels? Ja, das ist dann, wenn so ein bisschen nicht so auf die Taters. Ja. Das so ein bisschen dann. Dann geht es schon, ja. Ich kaufe das immer gerne von Ada. Ich kaufe Ada. Ja. Ja, ich kaufe Ada. Ich kriege auch Kikkerbälle gebacken in Butter. Lekker. Ja. Kikkerbälle gebacken in Butter. Let op drempels. Ja. Let op drempels. Jetzt fühle ich mir ein bisschen die Unterlichtel. Deutsch hört sich so gescheuert an, ne? In Butter gebratene Vorschenkel. Ja. Hört sich blöd an, aber Kikkerbälle gebacken in Butter. Das finde ich doch wow. Das klingt nach Vorschenkel. Würdest du sofort essen, nicht wahr? Schätze. Jeden Brethering für liegen lassen. Brethering. Wir haben auch noch. Brethering? Nein. Nein, das jetzt habe ich heute weggeschmissen. The Gundles. Brethering. Ah, ein Brethering-Experiment. Ja. Hat den Weg in den Orkus gefunden. Ja. Free Gundles ist bestimmt auch ohne Fleischigkeit. Ja, aber eigentlich habe ich ja, die Dinger sind ja auch wie kleine Frikandels. Die Veggie-Würstchen? Die, ja, die sind laktosefrei sogar. Und eine pflanzliche Eiweißquelle. Grundsätzlich ist dieses Bild aber total gefaked, weil die niemals diese schönen Grillrillen haben. Also das ist schon immer so ein bisschen, ne? Vielleicht gibt es einen Grillrillen. Maker, Grill. Ja. Für Veggie. Ach guck mal, Tipp, auch toll als Bratwürstchenspieße. Rote und gelbe Paprikaschoten in breite Streifen schneiden. Zucchini längst halbieren. Längs, nicht längst. abwechselnd mit dem Bio-Veggie-Würstchen auf Schaschlik-Spieße stecken. Schaschlik-Spieße ist auch so ein Wort, wenn du so ein bisschen mehr Intus hast von Moskau Mule, dann ist das auch schwierig auszusprechen. Schaschlik-Spieße. Schaschlik-Spieße. Sag das dreimal schnell hin. Schaschlik-Spieße. Schaschlik-Spieße. Schaschlik-Spieße. Mit etwas Öl einpinseln und grillen oder in der Pfanne braten mit Eiwa oder Ketchup servieren. Vegetarisch lecker. Ja. Tofu Life aus Hillesheim. Die machen die. Tofu Life in Hillesheim. Ja. Ist doch was los in Hillesheim. Sonst denkt man ja, da ist gar nichts los, aber Tofu Life. Tofu Life. Ja. Na, na, na, na. Tofu Life. Na, na. Guck mal, wir machen hier direkt noch einen Radiowerbespot. Direkt www. Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ne? Ja, wir müssen ja ein bisschen Musik machen. Seitenbacher, ja. Seitenbacher. Wir müssen Musik machen, warum muss ja Musik machen? Zeit für Werbung. Musterhaus Küchenfachgeschäft. Krack. Gerichte Küchen, Muster gültig ein. Ja, ich höre morgens Radio, wenn ich unter der Dusche stehe. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Machen wir nicht, wir haben ja kein Radio in der Dusche. Doch, ich, das brauche ich. Wir haben nirgendwo Radio. Das ist wohl wahr. Ja, auch nicht unter der Dusche. Es gibt ja auch nur noch dieses Formatradio, um ein neues Thema zu schwenken. Das ist ja auch bescheuert. Die dürfen nichts mehr sagen. Wusstest du das? Seit Jahren dürfen die nichts mehr sagen. Die Radiomoderatoren, die haben nur noch irgendwie so 1 Minute 15 oder immer Zeit zwischen den Lehren, dass sie was sagen dürfen. Und was, das ist aber beschränkt auf 3 Wörter oder was? Also bei dem so ein 0815 geklauder, aber sehr, sehr kurz und sowas. Auch die Comedy-Beiträge, die waren früher fast 4 Minuten lang und sowas dürfen jetzt auch nur irgendwie so 2 Minuten lang sein. Mal fliege. Catch a fly. Schon wieder. Soll ich ich will ja den Staubsauger rausholen, aber das vermiest uns ja den Podcast. Richtig. Bisschen. Richtig, richtig. Obwohl der Staubsauger-Podcast einer meiner Liebsten ist. Komm, das versteht. Du hast es ja letztens mit dem Ofen probiert. Ja, war nicht so, ne? Ging so. Der hat den Ofen an, während er da vorne den Podcast gemacht hat und man hört den Ofen im Hintergrund immer. Ja, weil er auch Umluft stand, oder? Ja, man gewöhnt man sich dran. Ja. Ja. Ja, so kann es auch gehen. Ja. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, guck mich nicht so bunt an. Sagst du auch tschüss? Tschüss. Tschüss. Tschüss. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.